WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, mit schlechter Stimme, aber in guter Laune begrüße ich euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir beginnen eine Woche. Diese Woche ist etwas kürzer. Freitag gibt es keine Sendung, aber die ganze Woche über ist alles so, wie ihr das kennt. Und ihr kennt es so, dass wir montags mit einer freien Themennacht anfangen, so auch heute. Also, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Ich freue mich auf den ersten Anrufer. Das ist der Florian und der ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, ja. Florian. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. So. Ich habe lange gebraucht, bis ich hier angerufen habe, weil, ich habe mich nicht getraut. Und ach, wir schaukeln das schon. Ja. Florian, um was geht's denn? Sag mal ein paar Stichworte. Ich habe Schulden ohne Ende. Ich weiß echt nicht mehr, wo mein Kopf steht. Und ich komme da irgendwie auch nicht alleine mehr raus. Du hast Schulden ohne Ende, sagst du? Ja. Wie viel Schulden? Gut, 15.000. 15.000, ein bisschen mehr, ja. Das, und wie viel Einkommen hast du im Monat? Naja, momentan hat 490 Euro hatte ich diesen Monat. Okay, dann sind 15.000 Euro natürlich eine Riesensumme Geld. Ja. Warum hast du so viel Schulden? Das fing an in der Ausbildung. Da habe ich Zuschüsse beantragt und auch genehmigt bekommen. Und mein erster Ausbildungsbetrieb hat mir 50 Euro brutto mehr gegeben. Und daraufhin hat dann Arbeitsamt dann gesagt, wir kürzen 140 Euro. Einfach so, weil es dann zu viel wäre, irgendwie vom Betrag her. Und ja, wie und dann fiel Kindergeld weg und... Ja. Dann hast du Zuschüsse beantragt. Naja, BAB heißt es ja, Berufsausbildungsbeihilfe und dann eben halt noch Kindergeld, ach so, weil ich noch unter 25 war. Und das heißt, diese 15.000 Euro Schulden hast du wo? Das sind Verkehrsbetriebe, Telefonrechnungen, Mietrückstände, Gerichtskosten, ja. Ah, das habe ich dann jetzt nicht verstanden mit den Zuschüssen. Was meinst du denn mit den Zuschüssen? Du hast die Zuschüsse beantragt. Zuschüsse zum Gehalt, Ausbildungsgehalt. Okay, aber dennoch hast du Schulden gemacht. Und die Schulden hast du gemacht bei die diversen Sachen. Genau, du weil dann wurden eben halt die das Kindergeld 185 Euro gestrichen und dann 140 Euro wiederum von Arbeitsamt. Und somit waren dann 300 Euro minus, die ich dann nicht mehr hier hatte, um laufende Rechnung zu bezahlen. Und okay, also wild zusammengewürfelt sind diese Schulden. Genau. Ja. Hast du eine abgeschlossene Ausbildung? Ja, mit Biegen und Brechen. Nachdem man mich aus der ersten Ausbildung rausgemobbt hatte, habe ich bei jemand anders ja noch zu Ende gelernt. Und was denn? Habe ich Gott sei Dank abgeschlossen. Und was? Einzelhandelskaufmann. Okay, das ist doch gut. Lebensmittelbereich, genau. Ja, das ist doch super. Ja, aber du arbeitest im Moment nicht? Nein. Warum nicht? Das macht mich irgendwie alles fertig. Ja, 2013 war ich ja dann auch nochmal im Gefängnis. Warum? 3 Wochen, Schulden abgesessen. Warum? 420 Euro Schulden abgesessen, ja. Also, wir müssen das mal zusammentragen. Also, das, was dich sehr belastet, was ich auch gut verstehen kann, sind einmal die Schulden, 15.000 Euro. Sitzen dir da die Gläubiger im Nacken und fordern ständig von dir, dass die das Geld zurückkommen? Ja, okay, das macht dann natürlich mürbe. Was belastet dich noch sehr in deinem Leben? Naja, ich habe mich so durchboxen müssen mein ganzes Leben. Also ich bin in Heim aufgewachsen, nachdem meine Mutter eine Waffe auf mich gerichtet hatte. Schwere Kindheit also. Ja, Misshandlung, Vergewaltigung und alles. Vergewaltigung? Du bist vergewaltigt worden? Von Frauen. Von Frauen? Wie alt warst du da? 8. Welche Frauen waren das? Wahrscheinlich waren es 4, ich kannte die nicht. Die sind aufs Heimgelände gekommen und... Ich habe die verstanden, das waren die Frauen... Die sind aufs Heimgelände gekommen und ich habe da gespielt und... Wie alt waren denn die Frauen? Weiß ich nicht, können 30, 35 gewesen sein. Und was haben die Frauen mit dir gemacht? das möchte ich jetzt nicht so erzählen, das belastet mich bis heute. Okay. Hast du je mit jemandem darüber geredet? Naja, es gibt halt einen Verein hier in Berlin, Tauwetter nennt sich das, mhm. und ja. Da warst du schon? Ja, ja. Hast du denn... Ich war, wie gesagt, auch in therapeutischen WG, auch, weil ich hier Suizidversuche hinter mir habe und ja, irgendwie hat es nichts geholfen, so. Also ich bin jetzt nicht kurz davor, mich nochmal umzubringen, das ist nicht, aber... Aber du bist im Moment auch nicht in einer Therapie? Nein, nicht mehr, nein. Mhm. Gibt es Drogenprobleme oder gibt es Alkoholprobleme? Nein, ich bin der Einzige in der Familie, der es nicht getroffen hat. Der es nicht also getroffen hat? Also ich nehme weder Alkohol noch Drogen. Das heißt? Brauche zwar, aber sonst nichts, nein. Bist du in einer Beziehung? Nein. Aber hatte ich auch noch nie. Hattest du noch nie? Mhm. Hast du schon mal Sex gehabt? Versuch ja, aber... War nicht so... Willst du nicht, nein. Mhm. Aber du lebst alleine in einer Wohnung? Ja, in einer Schimmling-Gammling-Wohnung. Mhm. Ja. Weißt du, Florian, also ich glaube, neben dieser Schuldengeschichte drückt da wahrscheinlich noch viel mehr das, was du gerade angedeutet hast, aus der Vergangenheit. Ja. Was dich fertig macht und lähmt. Ja, das stimmt. Aber die Schulden sind jetzt auch, weil 7 Wochen Knast stehen noch bevor. Wegen Geld. Schulden. Ja, ja. Warst du bei einer Schuldnerberatung? Ja, die haben aufgegeben, weil es waren zu viele Gläubiger und Unterlagen waren damals auch nicht ganz sortiert, gebe ich ja auch zu. Aber ja, und im Rathaus gibt es ja auch ab und an mal Rechtsberatungsstellen und die sind immer knapp bemessen mit 5 Plätzen irgendwie am Tag und also natürlich gibt es Möglichkeiten für Menschen in deiner Situation, die definitiv die Schulden nicht bezahlen können, eine Lösung zu finden. Das gibt es. Ja, ich habe 40 Anwälte jetzt durch. Du hast 40 Anwälte durch? 40 Anwälte durch und ich habe jetzt eine Rechtsbegleitung zwar bekommen, aber sie ist keine Fachanwältin für Sozialrecht und das bräuchte ich ja jetzt in meinem Fall. 40 Anwälte? Wie wurden die finanziert? Naja, immer über Rechts... über das Amtsgericht. Da muss ich immer so eine Rechtsberatungsscheine mitnehmen und ja. Da kann ich dir jetzt hier natürlich nicht zu sagen, wie du rechtlich da am besten vorgehen solltest. Ja. Auf jeden Fall musst du jemanden an deine Seite haben, der sich in diesem ganzen Gewirr gut auskennt. Und vor allen Dingen, vielleicht wäre sowas wie Privatinsolvenz für dich eine Möglichkeit, dass du zumindest mal Land irgendwie siehst. Ja, und vor allem, ich möchte jetzt auch mal Gas haben, weil ich habe jetzt seit einem halben Jahr kein Gas hier. Ich kann halt nicht heizen, nicht warm duschen, nichts. Also und die Anwältin kann auch nichts machen. Also, ja. Aber neben all diesen praktischen Sachen, finde ich, muss auch noch mal was Neues in Sachen Therapie oder vielleicht sogar Klinikaufenthalt angegangen werden, Florian. Denn ja, mit Therapeuten bin ich immer so auf Kriegsfuß. Der letzte, der hat ein Dreivierteljahr gebraucht, bis ich was gesagt habe und dann ist er gegangen, weil eigene Praxiseröffnung. Und ich finde, dass man gut mit dir sprechen kann, Florian. Ja. Und wenn du da auf jemanden geschossen bist, wo das nicht so geklappt hat, dann war die Chemie einfach unstimmig. Pass auf, du brauchst jetzt eine richtige Beratung, die können wir versuchen, dir zu geben im Hintergrund. Mhm. Es muss diese organisatorische Sache muss einigermaßen geklärt werden und auch nochmal die psychologische, psychotherapeutische. Das wird jetzt die Heike übernehmen. Okay. Ich weiß nicht, ob wir dir helfen können, es ist ein Versuch. Aber jeden Versuch sollte man nutzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es uns gelänge, dir so einen kleinen, zumindest einen guten Tipp mit auf den Weg zu geben. Ja, und wenn sich ein Rechtsanwalt irgendwie angesprochen fühlt, kann er sich ja bei euch melden. Ja, Florian, das machen wir nicht so. Ja. Dann haben wir ja eine schwarze Brettsendung, wo jeder irgendwas... Ja, will. Das stimmt auch. Verstehst wieder. Du, ne? Ja. Leg du mal auf und wir rufen dich gleich zurück. Das heißt, die Heike, alles weitere im Hintergrund. Okay. Viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Hier ist Franziska. Franziska ist 78. Genau. Genau. Toll, dass ich mal mit einem Deodomian reden kann. Ja. Du fühlst dich an wie ein Freund für mich, weil ich schon jahrelang deine Sendung sehe. Das freut mich und ehrt mich, liebe Franziska. Ja, ich möchte nur mal, ich habe jetzt gerade eine Sendung, also im YouTube gesehen, wie du dich mit einer Nonne, ich weiß nicht, erinnerst du dich bei Hart aber fair? Ja. Und da habe ich gedacht, was maßt sich die Kirche an? Die katholische. Ich bin selbst aus der Kirche ausgetreten. Ja. Und ich bin jetzt seit 42 Jahren verwitwet und die Kirche maßt sich an, die Frau zu restriktieren. Das ist doch ein, da reg ich mich dermaßen auf. Mhm. Ich bin leider nicht rhetorisch genug gewandt, dass ich mich irgendwo in der Sendung anmelden könnte. Sag doch mal, aber bei mir kannst du sprechen, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Ja, das fällt mir schwer, weil ich komme vom Land und so weiter. Quatsch, ich kann dich wunderbar verstehen, ist alles gut. Und es tut mir auch unendlich leid, dass diese Sterbehilfe-Debatte so schlecht, also die Abstimmung so schlecht ausgelaufen ist. Ja. Kommen wir aber nochmal auf die Kirche zurück. Ja, also ja. Du sprichst von der katholischen Kirche, ne? Ja, ich spreche von der katholischen was Kirche. Was konkret bemängelst du? Ich bemängele, dass die Kirche körperfeindlich ist. Körperfeindlich? Ja. Ja. Ja. Können die Pfarrer überhaupt über Sexualität reden, wenn sie gar keine Sexualität ausüben dürfen? Diese Frage ist eine alte Frage und eine sehr berechtigte Frage. Ja, ich meine, und wenn man dann sagt, Gott hat den Menschen erschaffen, warum hat er dann Frauen eine Klitoris zugebastelt und einem Mann eine Eichel, die sensibel ist? Das müssen wir doch jeden Pfarrer immer fragen. Ja, ich weiß jetzt auch, ja gut, er würde dir jetzt antworten, naja, das hat Gott so gemacht, damit der Mensch sich vermehren kann. Ja, zum Beispiel könnte der Frau ins Ohr pieseln und gut wär's. Wäre doch machbar gewesen. Ja, wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, sich zu vermehren, ja. Ja. Aber ich meine, du sprichst ja im Namen von Millionen von Menschen, wenn du bemängelst, dass die katholische Kirche zu sinnenfeindlich ist und zu sehr nach hinten gewandt agiert. Ja, ich verstehe aber nicht, dass man heutzutage, dass die Kirche nicht irgendwann mal begreift, wie veraltet die ganze Sache ist. Ich glaube, man begreift es dann, wenn immer noch mehr Leute aus der Kirche austreten. Dann irgendwann wird man es begreifen. Ich habe jetzt, ist nicht schön, einen Namen zu nennen, ein Paar, der Paulus aus Frankfurt, mit was weiß ich, der redet einen Unsinn, dass ich denke, oder sind die Leute, die noch in der katholischen Kirche sind, alle Gehirn abortiert oder was? Nein, das dürfen wir nicht sagen. Es gibt gerade natürlich auch in der katholischen Kirche sehr engagierte Leute, die es mit ihrem Glauben sehr ernst meinen und die auch diese Kritik so formulieren, wie du sie formulierst. Mhm. In der Hoffnung, dass sich nach oben hin was tut. Und alle hatten ja oder haben immer noch die Hoffnung, dass der neue Papst da ein bisschen mal die Weichen anders stellt. Aber ja, ich kann mir das bei dem Mann sehr gut vorstellen. Erstens ist er so alt wie ich. Und zweitens heißt er auch Franziska wie ich. Ja. Also jedenfalls, aber der Mann hat ja mittlerweile meiner Meinung nach so viel Feinde in dieser ganzen Vatikan, wie soll ich es nennen, Sippschaft. Die Frage ist wirklich, ob er sich durchsetzen kann. Ich habe tatsächlich Angst um den Mann. Mhm. Ich habe Angst um den Mann, dass ihm irgendwann was passiert. Aber ich meine, Es gab ja jetzt vor ein paar Wochen eine große Synode in Rom, eine Familiensynode oder eine Synode, wo man versucht hat, das alles etwas zu renovieren. Auch die Fragen der Sexualität, der Wiederverheiratung, der Homosexualität, aber viel weiter ist man auch nicht gekommen und man hat es erstmal wieder vertagt. Ja, das ist halt leider so. Ich meine, ich habe ja einiges erfahren. Ich bin zum Beispiel, ich habe es in erster Ehe einen Amerikaner geheiratet mit 21, ging in Mainz in den Dom, weil ich in Mainz wohnte mit ihm und habe gedacht, naja, gehst halt mal beichten. Da war ich noch nicht aus der Kirche und da habe ich gedacht, naja, hast jetzt ein neues Land und ein neues Leben und so weiter. Hat mich der Pfarrer aus dem Beichtstuhl komplimentiert. Da hat gesagt, ich kann Ihnen die Absolution nicht erteilen, weil Sie nicht katholisch verheiratet sind. Das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Das war schon mal das Erste mit 21. Ja. Ja. Dann vor 42 Jahren verstarb mein zweiter Mann. Wir waren beide noch in der Kirche. Und da wurde in dieser Andacht in der Kirche gesagt, es bezog sich auf meinen verstorbenen Mann, du, der du in Sünde geboren, möge Gott, ich weiß nicht mehr den Text, ich weiß nur noch genau, du, der du in Sünde geboren, oder gezeugt sogar, hat er gesagt, du, der du in Sünde gezeugt. Meine Mutter saß neben mir und hat gesagt, Kind, hast du das jetzt gehört? Komm, wir gehen. Wir sind aus der Kirche rausgegangen. Und das war das letzte Mal, dass ich überhaupt in einem Gottesdienst war. Hast du denn durch diesen Ärger, den du da empfunden hast, auch deinen Glauben, deinen christlichen Glauben verloren? Ja. Auch. Ja. Wobei man das ja durchaus trennen könnte, die Kirche als Institution und den Glauben an sich. Ja, ich muss sagen, ich bin kein Atheist, aber vielleicht Agnostiker. Ich kann nicht beweisen, dass es keinen Gott gibt. Und kann aber auch nicht das Gegenteil beweisen. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Mensch, du erzählst mir was, dass du rhetorisch nicht geschickt bist und du schmeißt hier mal so Begriffe. Naja, ich habe halt Hemmungen mit meinem Frankfurter. Ach, das ist doch charmant. Das finde ich doch super. Das finde ich wirklich super. Aber Franziska, das ist wirklich ein leidiges Thema. Ich habe viele Kontakte in kirchliche Kreise. Und ich weiß gerade auch in den katholischen Kreisen, dass es da so saugute Leute gibt, die würden dir auch sehr gut gefallen. Die ist auch. Ja, leider habe ich da halt keinen Kontakt und kann mit niemandem darüber reden. Die Frauen in meinem Alter, die haben irgendwann mal was von Oralsex und Analsex gehört und wissen überhaupt nicht, um was Sexualität überhaupt geht. Ich bin noch aktiv, ich habe einen Freund seit 7 Jahren, der ist allerdings wesentlich jünger als ich. Und ich habe mein ganzes Leben eine erfüllte Sexualität gehabt. Wie alt ist denn dein Freund, wenn ich fragen darf? Ach, 52. Naja, ist ein junger Spund gegen dich. Ja, klar. Aber ihr versteht euch gut. Sehr gut, ja. Was sagen denn die Frauen im Dorf, dass du so einen jungen Bengel hast? Ja, ich weiß es ja nicht. Mir erzählen die da gar nichts. Was untereinander erzählt wird, weiß ich ja nicht. Wie groß ist denn das Dorf, in dem du wohnst? Ach, 5000 Einwohner. 5000, gut, kennt schon jeder jeden. Mich kennt jeder. Ja. Ich bin auch so ein bisschen buntes Huhn, weil ich noch Auto fahre und rauche noch und also. Ich könnte mir vorstellen, dass manch einer, der auch so eher kritisch den Hierarchien in der Kirche gegenübersteht, dass der jetzt denken würde, so eine wie die Franziska, die brauchten wir bei uns in der Gemeinde. Die könnte richtig dafür. Nein, da wird man ja sicher angefeindet. Ja, kommt drauf an, wie man es zu tun hat. Ja. Ich finde es wirklich eine spannende Frage, ob unser neuer oder der jetzige Papst etwas verändern wird. Er könnte. Er muss auch gar nicht auf diese Synode Acht geben. Er könnte sagen, er ist ein absoluter Herrscher in seinem Bereich. Er könnte sagen, so ab sofort ist es so und so und so. Das wäre natürlich hochspektakulär. Da wird einerseits in der Bibel vermehret euch, aber die Sexualität soll nur zum Vermehren da sein. Das ist ja lachhaft, das ist doch ein Grundbedürfnis. Das ist absurd. Und über Jahrhunderte hat man die Menschen damit malträtiert und ihnen ein schlechtes Gewissen eingeredet. Ja, aber heute reden die noch davon. Noch heute, genau. Aber wir haben uns ja alle gewehrt. Und zum Sterbehilfe, das habe ich auch schon vorgesagt, wie ich das mache, weil ich habe auch schon eine Zeitung hatte mich interviewt. Ich sehe auch nicht ein, dass ich mein Leben nicht selbst beenden darf, wenn ich das möchte. Ja. Ich habe ein wunderschönes Leben gehabt. Aber sagen wir mal, in 5-6 Jahren, dann bin ich weit über die 80, dann muss ich doch sagen, und jetzt langt's mir, und jetzt gehe ich. Ja gut, die Sterbehilfe ist ja diskutiert bei Schwerstkranken, die in einer Endphase sind. Ja, aber ich würde das ausweiten wollen. Ja, ich wäre schon froh, wenn wir eine Liberalisierung bekommen hätten für Schwerstkranken. Ja, würde schon genügen. Ja, das wäre schon genügen. Was die Frau Künast da vorgeschlagen hat, wäre schon in Ordnung gewesen. Ja, aber da haben die konservativen Kreise gesiegt. Ja. Sowohl die kirchlich-konservativen... Ich habe bei der ganzen Debatte dazugeschaut und die meisten Leute, die auf meine Linie waren, die hatten den meisten Applaus. Und dann hat mich die Abstimmung umso mehr enttäuscht. Ja, das ist eine Abstimmung gegen das Volk gewesen. Das Volk ist zu 70-80% dafür gewesen. Ja. Liebe Franziska, es freut mich sehr mit dir. Darf ich sagen, wie man sich umbringen kann? Nein. Ne? Nee, das wollen wir jetzt. Wir wollen da keine Werbung für machen. Das Helium ist auch nur Helium. Bei allem Verständnis. Okay, also ich habe mich sehr gefreut, mal durchgekommen zu sein. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Okay, danke sehr. Franziska, bleib uns treu. Okay, tschüss. Alles Gute, tschüss. Ciao. 1:20 Uhr. Freitemennacht heute 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Jutta ist hier. Jutta ist 55. Guten Morgen. Hallo, Jutta. Hallo. Domian. Ja, jetzt höre ich die Jutta. Jutta, um was geht's bei dir? Um Erpressung. Du wirst erpresst. Ich wurde erpresst. Von wem? Ja, von einem, von keinem Deutschen. Was heißt das? Schon eine andere Nationalität. Okay, in welchem Verhältnis standst du denn zu dieser Person? Ich habe auf einer Spieleplattform gespielt. Derjenige war auch Angestellter davon und wir hatten ausgemacht, wir treffen uns mal und wir quatschen. Ich zeigte so ein paar Tricks mit Kanaster, dies, das, jenes und so weiter. Und ja, dann kam es leider Gottes zum Sex. Mhm. Ich hatte ihm vorher schon mal ein Video geschickt, ja, wo ich dann halt auch ja, freizügig da war. Mhm. Das hat er gespeichert. Sollte man natürlich auch nicht machen, sowas verschicken. Warst du erkennbar auf dem Video mit Gesicht? Ich sag mal, nicht so, wie ich jetzt gerade aussehe. Aber dein Gesicht war zu sehen? Ja. Okay. Ja, und dann? Ja, dann ging es halt immer weiter. Er wollte 10.000 Euro von Anfang an. Und bevor ich aus der Stadt, wo wir uns getroffen haben, wir hatten Sex. Okay, ihr hattet einmal Sex? Ja. Einmal Sex und er hat ein schweinisches Video von dir gehabt. Nee, hat er nicht. Also ich glaube nicht, dass er ein Video gemacht hat, weil das hätte ich gemerkt. Nee, aber du hast ihm noch eins geschickt von dir. Ja, ja, das war nicht jetzt unbedingt schweinisch. Also ich habe dann da Selbstbefriedigung gemacht. Naja, also gut, wenn das nicht schon ein hartes Video ist, dann weiß ich nicht, was es sonst noch so gibt. Okay. Es gibt Schlimmeres, natürlich, ja. Aber wenn man dabei sich filmt, ist es dann auch nicht gerade so. Ja, ich war mir nur in dieser Situation unheimlich sicher, weil dieser Mann halt bei dieser Plattform angestellt war. Okay, aber jetzt erzähl mal weiter. Dann hat er dich erpresst. Wie? Warum hat er dich erpresst? Was hat er gesagt? Ich gebe das raus, wenn... Ja, wir hatten Sex und dann hat er gesagt, geh erstmal duschen. Er hat meine Hotelanmeldung gesehen. Er hatte meinen Namen, meine Adresse. Das war dumm. Mhm. Ich habe sie da hingelegt, weil er gesagt hat, ich zahle das Zimmer, du brauchst es nicht bezahlen und bla bla bla bla. Und das hatte er alles und dann, er wollte mir halt am Laptop einiges zeigen. Ich dachte, du hör mal, mein Passwort ist das und das. Dementsprechend, Frauen sind manchmal echt sehr blöd und nehmen für alles das gleiche Passwort. Und das erzählst du ihm auch noch, ja? Mhm. Nee, das habe ich ihm nicht erzählt, aber ich war duschen und er konnte dann auf Facebook alle meine Kontakte nehmen und er hatte meine... mein Arbeitgeber, christlich-katholische, und mein Bruder, meine Freunde, die wissen es eh, das war mir egal. Bist du eigentlich solo gewesen zu der Zeit? Nein, verheiratet. Das ist das Problem, sonst hätte ich mich nicht erpressen lassen. Ah, ich verstehe. Dann hat er dir denn gesagt, wenn... Bevor du überhaupt hier aus der Stadt gehst, will ich von dir 1.000 Euro. Wenn du die 1.000 Euro nicht zahlst, was drohte er zu tun? Nix. Ich habe nur gesagt, du pass auf, man kriegt nur 500 Euro, damalig 1.000 Mark. Moment, wenn man erpresst wird, dann muss man ja auch was fordern. Was androhen? Was hat er denn angedroht, wenn du die 1.000 Euro nicht zahlst? Er hat mir angedroht, meinem Arbeitgeber zu informieren, meinen Mann zu informieren. So, da haben wir es doch. Das ist die Erpressung. Deinen Arbeitgeber zu informieren, dass du fremdgegangen bist, oder was? Ja, vielleicht auch Fotos dahin schicken, keine Ahnung. Fotos oder dein Masturbationsvideo zu schicken, was du nicht so schlimm findest, aber für den Arbeitgeber wäre es nun nicht sehr angenehm, wenn für dich angenehm. denke ich mal, für mich auch nicht. Genau. So, jetzt hast du die Forderung, stand in der Luft. 1000 Euro oder ich schicke es an deinen Mann oder Arbeitgeber. Ja. Wie hast du dich verhalten? Ich habe ihm 500 Euro gegeben. Er wohnte in einer Stadt und kam mit einem Auto mit einem anderen Kennzeichen. Nicht mit dem Kennzeichen aus dieser Stadt. Die Stadt möchte ich jetzt mal außen vor lassen, weil ich weiß nicht, ob der das guckt. Ich glaube es nicht. Ja, ist okay. Und habe es ihm gegeben. Hätte ich, ganz ehrlich, Domian, hätte ich eine Knarre gehabt, ich hätte dieses Arschloch erschossen. So, jetzt hast du ihm die 500 Euro gegeben und war danach dann Ruhe? Nein. Natürlich nein, nein, das war ja, nein, nein, das war ja nur die Anzahlung, ne? Dann bin ich nach Hause gefahren und habe dann immer im Intervall 1500, 2500, 3000. Ja. Das ist ja unglaublich. Wie viel Geld, wie viel insgesamt hast du ihm zukommen lassen? 10.000. Wie viel? 10.000. 10.000 Euro. Über welchen Zeitraum ging das? 3-4 Monate. Und wie kam es dann zum Ende? Er wurde angeblich von dieser Spielplattform, nachdem meine Freundin das ihrem Freund gesagt hat auf dieser Spieleplattform, der hat ihn dann anonym angezeigt. Ja. Und dann hat diese Spieleplattform ihn angezeigt. Er ist auch nicht mehr da. Er darf auch da nicht mehr spielen. Ja, okay, ich mein, aber da spielt und nicht spielt, ist erstmal wurscht. Interessant ist ja, dass er dich dann in Ruhe gelassen hat danach. Mit der Erpressung. Ja, weil er zur Türkei musste, weil seine Ma krank war und dann kam er wieder und dann schrieb er mich wieder an. Also er schrieb nicht mich an, doch auch mich. Ich wusste aber, er hat dann schönerweise, dummerweise, gehässigerweise Jutta Schneider genommen, weil ich mich Jutta Schneider genannt habe, weil das mein Geburtsname ist. Und ich habe den dann dummerweise bei mir irgendwie aufgenommen, weil ich dachte, das ist ja mein eigener Account. Habe das aber dann auch relativ schnell gemerkt, habe den auch wieder gelöscht, habe den blockiert. Und dann kam er nachher mit seinem Vornamen und Schneider rein. Machen wir es jetzt nicht zu kompliziert. Hat er dich noch einmal erpresst? Natürlich. Nachdem er auch schon die Anzeige am Hals hatte? Ja. Und wie viel Geld hast du dann nochmal gegeben? 900, also 888. Und war denn dann Schluss? Nein. Wann war durch was war Schluss dann? Er kam zurück aus der Türkei und schrieb mich nochmal an, ja und oh, und die Hanna fand das so gut, wir heiraten jetzt und dann bist du mich auch los. Denk doch mal an alles, was wir miteinander hatten. Ich habe mir so gesagt, hey, was hatten wir denn? Du Arschloch, hast mich erpresst. Jutta, erklär mir doch mal, wie es dann zum Ende gekommen ist. Zum Ende gekommen ist es damit, dass ich ihm geschrieben habe, du pass auf, ich habe kein Geld. Klar habe ich Leute, die vielleicht Geld haben, aber ich schulde meiner Mutter, ich schulde einen guten Kumpel mein Geld. Okay, und das hat ihn beeindruckt? Nein. Nein, ich habe nur geschrieben, ich habe einen Kredit aufgenommen. Ich kann es nicht, bei aller, ich habe kein Geld und dann habe ich meinen Facebook-Account gelöscht. Mhm. Und im gleichen Augenblick hat er dann seins auch gelöscht. Und ich denke, er hat es gelöscht, weil er Angst hat, dass ich eventuell zur Kripo gehe und die rauskriegen, wo er wohnt. So, liebe Jutta, das Ganze hast du dir natürlich selbst fulminant eingebrockt. Ja. Ne, da müssen wir gar nicht drüber reden. Da trägst du massive Schuld, weil du am Anfang dich ziemlich blöd verhalten hast. Weißt du wahrscheinlich selbst, ne? Ja. Wieso hast du nicht, als die Erpressung anfing, ihn angezeigt und bist nicht zur Polizei gegangen? Weil ich Angst hatte, dass mein Mann das erfährt. Ja, aber du hättest mit der Polizei doch erstmal darüber sprechen können und dich beraten lassen können, wie man das macht. Ich hatte Angst. Hat der Mann bis heute was davon erfahren? Nein. Der weiß nichts. Willst du es ihm erzählen? Nein. Nein. Wie lange bist du mit ihm verheiratet schon? 13 Jahre. Und wie ist die Ehe? Ich habe jetzt meine EU-Rente durch und wenn ich könnte, würde ich ganz schnell, die Ehe ist eigentlich für ihn nicht schlecht. Für mich eigentlich auch nicht, aber wir haben ein Zechenhaus, wir wohnen auf der einen Seite, die Schwiegermutter auf der anderen Seite. Mhm. Schwiegermutter ist für mich ein rotes Tuch. Mein Mann kann sich aber nicht von seiner Mutter abtapseln und ich bin jetzt momentan in Karolinsee mit meiner Mama, mache da 10 Tage relaxed für meine Lunge, weil ich COPD habe, Depression habe und so weiter und so fort. Aber du würdest, wenn du ganz frei wärst, ganz frei entscheiden könntest, würdest du gehen von ihm? Ja. Ja. Mensch, Jutta, wenn du das so klar sagst, ich sicher, es gibt Verstrickungen, du hast es jetzt angedeutet gerade, aber ein klareres und ehrlicheres Leben würdest du führen, wenn du es tun würdest. Ja, mit 840 Euro Rente. Klar, er müsste bezahlen, aber... Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir sowas, was du gerade uns erzählt hast, dass dir sowas nie wieder passiert. Bestimmt nicht. Da musst du jetzt aber richtig draus lernen. Das ist ja eine ganz schlimme Geschichte gewesen. Ja, das war hardcore. Das war richtig hardcore. Ich wünsche... Ich bin ein sehr friedliebender Mensch. Ein friedliebender Mensch? Ja, ja. Aber wäre der vor meiner Tür, hätte ich ein Messer hinter mir und ich würde den ab. Ich hoffe, dass er nie vor deiner Tür. Ich hoffe, dass er nie vor deiner Tür steht und du Dummheiten machen wirst. Ja. Liebe Jutta, ich wünsche dir viel Glück und dass sowas nie wieder passiert. Alles Gute. Never ever. Okay. Alles Gute. Danke, du mir. Tschüss, ciao. Tschüss. So, Freunde, 1.32 Uhr haben wir. Unser Thema diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Blut. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, in deren Leben Blut eine besondere Rolle spielt oder gespielt hat. Also zum Beispiel arbeitet ihr mit Blut? Seid ihr schon mal schwer verletzt worden bei einem Unfall oder bei einer Straftat? Habt ihr eine Bluterkrankung? Spielt Blut in eurem Sexleben eine Rolle oder geht sogar so weit, dass ihr gerne Blut trinkt, vielleicht als Fetisch, wie auch immer. Also wenn ihr gerne mit mir über das Thema Blut reden wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft während der Sendung am Mittwoch an oder vor der Sendung. Übrigens, sehr beeindruckender Auftritt, finde ich, gestern von Guido Westerwelle, apropos Blut. Der hat ja eine schwere Leukämieerkrankung gehabt und er war gestern bei Jauch. Und das hat mir schon sehr beeindruckt, wie er da gesprochen hat. Und drücken wir die Daumen, dass es weiterhin bergauf geht und dass er keinen Rückfall erleidet. Es geht ihm ja jetzt den Umständen entsprechend schon ganz gut. Hier ist Peter. Peter ist 52. Guten Morgen, Peter. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo Peter, was ist dein Thema? Ich habe vor 1,5 Monaten meine Frau verloren, also meine Verlobte. Das heißt, sie ist gestorben? An Krebs ist sie verstorben, ja. Deine Verlobte, das heißt, ihr wart noch gar nicht so lange zusammen? Doch, wir waren knapp 9 Jahre haben wir zusammen gelebt. Ah ja. Was für ein Krebs hatte deine Frau, deine Freundin? Sie hatte einen Lungentumor. Und hatte eigentlich nur diesen und sie wurde mehrfach untersucht. Es war nichts weiter zu finden. Und da hat sie auch zu mir noch gesagt, Schatz, das schaffen wir. Und sie war auch immer davon überzeugt, dass sie nochmal gesund wird. Bis zum Schluss. Bis ganz zum Schluss? Ja, bis ganz zum Schluss, obwohl sich auch im Kopf Metastasen gebildet haben, selbst da hat sie immer noch diesen Glauben daran gehabt und auch nie irgendwie den Mut verloren, hat gesagt, ich sterbe auf keinen Fall. Ja, sie wusste von den Metastasen im Kopf? Ja, natürlich. Mhm. Ja, sie hatte also mehrere CTs bekommen. Eigentlich ist es ja immer so, dass zwischen Chemotherapie und CT müssen immer mehrere Monate vergehen. Ja, ich meine, wir kannten uns mit dieser Krankheit überhaupt nicht aus. Wir haben uns auch eigentlich nie damit auseinandergesetzt. Aber jetzt eben durch diese Erkrankung habe ich mich auch im Internet schlau gemacht. Mhm. Ich weiß jetzt den Unterschied zwischen großzelligen Tumoren, kleinzelligen Tumoren, gutartig, bösartig und so weiter, was machbar ist. Ich habe mich also da wirklich reingehängt, ja, um sie auch zu unterstützen, um zu gucken, was erzählen uns die Ärzte. Mhm. War dir denn, Peter, war dir denn in der letzten Phase, in den letzten Monaten klar, dass sie es nicht schaffen wird? Nein. Es ging ihr zwar über Phasen, sage ich jetzt mal, sehr, sehr schlecht. Das war auch immer diese Übergangsweise, wenn sie eine starke Chemotherapie hatte, und sie hatte wirklich starke gehabt, sie kriegte Eishandschuhe an, damit sie ihre Fingernägel nicht dadurch verliert. Also da werden die Hände quasi fast wie eingefroren, damit dieses Mittel nicht in die Fingerspitzen gerät und die Fingernägel dann dadurch zerstört. Wie lange muss man diese Eishandschuhe dann tragen? Solange wie die Chemotherapie durch den Körper läuft. Das ist dann ungefähr wie lange? In eurem Fall wie lange gewesen? Ja, 1,5 Stunden hat sie dann eine Therapie gehabt, wurde sie am Port angeschlossen. Aber hast du denn dann nicht auch immer wieder mit Ärzten gesprochen, die auch eine Prognose formuliert haben? Ja, genau. Ja. Und das war meistens immer so nach einem Monat, 1,5 Monate haben wir dann mit dem Strahlenarzt gesprochen, dann haben wir mit dem Chemoarzt gesprochen. Dann haben wir auch mit der Hausärztin gesprochen, wo sie auch regelmäßig erscheinen musste. Also ich war auch bei jedem Gespräch zugegen gewesen und nicht ein Arzt hat irgendwie prognostiziert, sie haben nur noch so und so lange. Und es wurde auch nicht der Satz gesagt, wir können eigentlich nichts mehr für sie tun? Nein. Gar nicht. Glaubst du, dass die wirklich glaubten, man könnte noch was tun? Oder war es eine Nachlässigkeit der Ärzte, dass sie euch nicht klar erklärt haben, wie die Sache ist? Ich sag es mal so, ich möchte da auch keinem was unterstellen. Ich denke mal, klar, dass sie ihr helfen wollten, aber Krebs an sich, das, was ich jetzt alles so gelesen habe. Ich möchte jetzt auch um Gottes Willen, es werden viele, viele, viele, viele Leute deine Sendung hören oder sehen. Ich möchte auch niemanden den Mut nehmen. Aber Krebs ist wirklich fast unheilbar. Ganz ehrlich. Das heißt, du machst doch schon einen leichten Vorwurf, dass man euch nicht rein Wein eingeschenkt hat? Richtig. Das kann ich völlig verstehen. Und das wundert mich sehr, weil eigentlich heutzutage die Mediziner relativ offen auch mit den Diagnosen und den, gut, Prognosen sagen sie nicht gerne, aber sie sagen schon, dass man zum Beispiel austherapiert ist. Das sagt ein seriöser Arzt, dass er meint, man kann nichts mehr machen. Das wundert mich, dass man euch da, wart ihr in einem großen Klinikum oder eher in einem kleinen Krankenhaus? Nee, das war schon ziemlich groß gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, wo das war. Nee, muss ja jetzt nicht sein. Muss nicht sein. Ist sie dann auch in dem Krankenhaus gestorben? Ja, das war am 15.09., sag ich jetzt mal, hatten wir, wo ich spät von der Arbeit kam. Ich bin meist immer so bis 11:30, 12 Uhr am Arbeiten. Manchmal komme ich auch um 10 Uhr abends nach Hause. Ich bin selbstständiger Gebäudereiniger. Und da haben wir noch Blödsinn gemacht. Ich habe noch was von McDonald's mitgebracht. Der hat noch gegessen. Wir haben uns unterhalten. Wir sind noch zusammen auf den Balkon gegangen, haben uns die Blumen noch so spät nachts angeguckt. Also es war überhaupt nicht an sowas zu denken. Mhm. Und morgens, das war, weiß ich nicht, in Zeit 8 Uhr, sprang sie auf und schnappte nach Luft, wo ich eigentlich dachte, sie würde nach Luft schnappen und keine Luft bekommen. Das war aber andersrum der Fall. Das Herz hat zu schnell geschlagen und sie hatte hyperventiliert. Ach so, ja. Na, und dann ist sie zur Toilette gegangen und dann hörte ich sie immer schneller atmen. Und bin dann hinterher und da ist sie von Toilettenrand gerutscht und lag dann eben halt bei uns im Badezimmer auf den Fliesen. Ich habe sie hochgenommen und habe gesagt, Schatz, ich rufe eben schnell einen Krankenwagen. Entschuldigung. Mhm. Hab dann gesagt, ich rufe schnell einen Krankenwagen, hab sie so gut wie es ging, hab sie auf die Toilette gesetzt, ja, so dass sie nicht mehr umkippen konnte, hab dann den Krankenwagen gerufen, der auch ziemlich schnell kam. Ja, und dann haben sie auch sofort Sauerstoffmaske aufgesetzt und so weiter. Ich habe gesagt, dass sie ein Krebspatient ist. Mhm. Und ja, dann kamen auch schon zwei andere Leute mit so einer Trage und haben sie sogar noch in Sitz gesetzt. Sie war für mich stabil. Und war ansprechbar, ja, da noch? Sie war noch ansprechbar, weil es war ja so früh, ich musste ein bisschen später arbeiten, ich war auch noch nicht richtig angezogen. Ich habe gesagt, Schatz, die helfen dir, ich komme nach, ich packe dir dein Köfferchen, ich komme gleich. Und dann sagte sie nur, das Letzte, heul nicht. Guckte mich an, guckte nach oben und sagte, heul nicht. Ja. Und ja, dann haben sie mitgenommen, dann machte sie noch Späße, weil die wohl irgendwie vors Geländer gehauen sind. Und da sagte wohl meine Frau, das ist ja wie auf der Kirmes. Ja, und machte noch Blödsinn. Und ja, ich dann schnell den Koffer gepackt. Ich war vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten war ich im Krankenhaus hinterhergefahren. Und dann habe ich nachgefragt in der Notaufnahme und ja, Moment, sagte man mir, da kommt gleich jemand. Ich denke mir, was ist denn los? Was ist mit meiner Frau? Ja, und dann kam auch schon ein Pfarrer an und ein Arzt und dann noch ein anderer Arzt und dann wurde ich ins Zimmer gebeten und da haben sie mir dann gesagt, dass sie 10 Minuten, nachdem sie eingeliefert wurde, hat das Herz aufgehört zu schlagen. Ja. Konntest du dann nochmal zu ihr gehen? Ich bin noch mal zu ihr gegangen und war noch eine halbe Stunde im Zimmer, um mich zu verabschieden. Da warst du ganz alleine mit ihr? Nein, die Tochter und der Freund waren noch mit. Ach so. Ja, die hatte ich angerufen, die sind dann ganz schnell vorbeigekommen. Und jetzt, da ihr beide ja gar nicht trotz der schweren Erkrankung damit gerechnet habt, obwohl man das natürlich bei einer schweren Erkrankung schon tun sollte, habt ihr aber nicht über den Tod gesprochen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil sie wollte davon auch gar nichts wissen, weil sie war immer der festen Meinung, dass sie es schafft. Da sagte sie immer, ich und Sterben, also mich kriegt der da oben nicht. Genau so war das gewesen. Ja, aber wenn man so schwer krebserkrankt ist, ist so eine Aussage schon merkwürdig, ne? Ja. Ja, sie hat gekämpft. Sie hat wirklich gekämpft. Und da wir von den Ärzten nichts Negatives, sage ich jetzt mal, gehört haben, das macht mich total nachdenklich, wie das passieren kann. Ja, genau so ist es. Domian, so ist es. Und das, genau das macht mich ja so fertig. Das heißt, du wärst auch anders vorbereitet gewesen, wenn man dir erklärt hätte, es gibt keine wirkliche Genesungschance mehr. Wenn man das dir so klar gesagt hätte, dann ist es ja noch eine zweite Frage, ob du es ihr hättest sagen müssen. Vielleicht nicht, aber dann hättest du zumindest Bescheid gewusst. Ja. Ja. Ja. Und ich meine, ich bin so ehrlich, ich hätte meine Arbeit erstmal links liegen gelassen. Ich hätte lieber mit meiner Frau die Zeit verbringen wollen. Und genau das ist es. Ich war so gut wie nie zu Hause. Das heißt, zu Hause war, ich habe Essen gekocht, ich habe alles gemacht, ich habe sie ja entlastet und so weiter. Ich habe selbst nachts noch Essen gemacht, damit sie am nächsten Tag es sich quasi nur warm machen braucht. Aber ich verstehe, du meinst, du hättest noch mehr Zeit mit ihr verbringen können, wenn du das gewusst hättest. Richtig. Das hätte ich getan. Und ich kann es nicht mehr, ich konnte mich ja noch nicht mal vernünftig verabschieden. Ich habe danach natürlich noch den Ärzten auf die Füße getreten. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt ein Gespräch nochmal mit einem Arzt haben. Warum, wieso, weshalb? Woran ist sie denn jetzt letztendlich verstorben? Ja, ihre Frau war sehr krank gewesen und so weiter. Und wenn sich ein Arzt für mich schon eine Dreiviertelstunde Zeit nimmt, mit mir am Telefon zu reden, und ich dann noch die Aussage höre, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, ich wäre bei dieser Aussage bald durchs Telefon gesprungen. Ich sage, haben Sie denn versucht, meine Frau noch mal wiederzubeleben? Das haben die schlechtweg nicht getan. Und genau das ist dieser Punkt, womit ich nicht klarkomme. Es ist doch. Sie haben es nicht getan. Es ist doch die Pflicht, jemanden zurückzuholen. Sie haben es nicht getan, weil Sie gedacht haben, die Frau ist ohnehin sehr schwer erkrankt. Denke ich mal, ja. Also so genau hat er sich nicht ausgedrückt, aber er hat gesagt, aber hätten Sie denn gewollt, wenn Ihre Frau jetzt nochmal danach zurückgekommen wäre, dass sie eventuell an eine Maschine angeschlossen wäre? Ich sage, Eventualitäten spielen hier keine Rolle. Es ist ganz einfach Ihre Pflicht, jeden Patienten mindestens einmal zu versuchen zurückzuholen. Denn es hätte ja, Domian, es hätte ja sein können, dass wirklich durch dieses Hyperventilieren oder sie hat vielleicht schlecht geträumt, das Herz hat schnell geschlagen und durch die Medikamente ist das alles aus den Rudern geraten. Die Frage ist ja auch, du hast es ja schon angedeutet, dass die Todesursache ist nicht primär die Krebserkrankung, sondern vielleicht eine Folge von Medikamenten und von irgendwelchen anderen Sachen. Das heißt, die Krebserkrankung lief eigentlich parallel dazu und war eigentlich nicht ursächlich zu sehen für den Tod. Was hat er denn dann darauf noch geantwortet, nachdem du gesagt hast, sie haben doch die Pflicht, das zu machen? Ja, er meinte nur, dass eben halt, was wäre denn gewesen, wenn Ihre Frau jetzt danach dann an die Maschine angeschlossen wäre? Das war die Antwort dann, ja, okay. Ja. Und da habe ich gesagt, das wäre doch in dem Moment, ist es doch die Pflicht eines jeglichen Arztes, egal, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber jeder Penner, der auf der Straße lebt und jetzt an einer Weinflasche am Ersticken ist, selbst der wird wirklich noch reanimiert. Warum haben Sie das bei meiner Frau nicht getan? Damit komme ich nicht klar. Ja, das verstehe ich. Ich verstehe deine Empörung, verstehe deine Emotionen. Du hast deine Frau, deine geliebte Frau verloren und dann auch noch unter diesen Umständen. Das ist wirklich sehr, sehr bitter und sehr schwer. Lieber Peter, ich muss jetzt hier im Rahmen der Sendung das Gespräch beenden, weil wir uns schon sehr lange unterhalten haben. Aber wir lassen dich jetzt nicht alleine. Das heißt, du legst bitte auf und wir melden uns bei dir nochmal und hoffen, dich noch ein bisschen unterstützen zu können heute Nacht. Okay. Dann bitte ich dich aufzulegen und gleich wird die Heike dich anrufen. Alles klar. Alles Gute von Herzen und viel Kraft für die nächste Zeit. Dankeschön, Domian. Sehr, sehr gerne, Peter. Auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist Silke und Silke ist 41. Guten Morgen, Silke. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Silke. Hallo. Ich freue mich ja total, dass ich durchgekommen bin zu dir. Um was geht's denn bei dir? Ich möchte mit dir über Panikattacken sprechen. Die dich... ich persönlich habe, genau, wo ich jetzt im Moment auch in einer Phase bin, wo ich krankgeschrieben bin, weil die so extrem sind, dass ich momentan wieder kaum vor die Tür gehen kann. Was sind das genau für Panikattacken? Beschreib sie mal. Also Panikattacken, das ist so, dir wird, als wenn dir schwindelig wird, ne? Das dreht sich alles, du nimmst deine Umwelt gar nicht mehr wahr, die Menschen, die alle um dich rum sind, die sind irgendwie wie hinter so einer Scheibe. Dann fängst du an zu zittern. Schweißausbrüche, einen trockenen Hals und du denkst jeden Moment, fällst du so weg, du kippst um. Kippst du auch um? Nein, man kippt nicht um. Und der Arzt hat auch gesagt, man wird nie umkippen. Aber diese Angst ist so da, du bist wie gelähmt, du hast Schmerzen in den Beinen, du zitterst. Also und du kannst nichts mehr tun und du weißt nicht mehr, wie du da rauskommst. Wie lange hält so ein Anfall an? Boah, das ist total unterschiedlich. Das kann sein von 5 Minuten, das kann aber auch 2-3 Stunden sein, dass ich so unter einer Anspannung stehe, ja. Was löst so einen Anfall aus? Also normal hat man, wenn man irgendwo vor Angst hat, löst das was aus. Und bei mir ist es jetzt so, ich meine, ich habe 20 Jahre Panikattacken, ja, also seit 20 Jahren in Behandlung, war medikamentös auch immer gut eingestellt, habe auch Psychotherapie gemacht, hat mir auch super geholfen. So, und dann hatte ich vor 2 Jahren ungefähr eine Medikamentenumstellung, da ging es mir auch noch mal 2 Wochen schlecht. Und jetzt ist es so, seit ungefähr einem Monat bin ich umgezogen in meine neue Wohnung. Total super, bin total glücklich, eigentlich hier. Und es fing an auf der Arbeit, ich konnte mich auf der Arbeit nicht mehr konzentrieren, da ging das los. Ich fahre Auto, muss anhalten, ich komme nicht mehr nach Hause. Das heißt, ich stehe so unter Strom, bin schweißgebadet. Aber da muss ja irgendwas jetzt in deinem Leben... Nein, das ist es ja. Ich suche den Fehler. Ich habe viel in der Therapie. Ich suche, wo ist der Fehler in meinem Leben? Was muss ich ändern? und ich weiß es nicht. Nee, der Fehler, Fehler ist vielleicht nicht der richtige Auslöser. Ja. Was ist der Auslöser? Ich weiß es nicht, Domian. Ich weiß es nicht. Ich kann du lebst in einer, du freust dich, in einer neuen Wohnung zu wohnen. Du fühlst dich da sehr wohl. Ja, alles total schön geworden, alles super geworden, so, ja. Wie sieht es mit Freundschaft, Partnerschaft, Liebe aus? Gar nichts. Gar nichts. Also ich bin seit 10 Jahren, sag ich mal, klar, wann wäre ich jeden Jahren kennengelernt, aber seit 10 Jahren keine richtige Partnerschaft. Aber eben, da hat sich nichts verändert seit vielen Jahren. Es ist jetzt auch keine Liebeskummer ist entstanden oder irgendwas. Nein, gar nichts. Und die Arbeit, wie läuft die? Ja, wie läuft die Arbeit? Da habe ich so gedacht, dass das vielleicht der Knackpunkt ist. Also ich bin da seit einem halben Jahr erst, habe über eine Zeitarbeitsfirma angefangen und der Chef wollte mich auch ziemlich schnell behalten, habe mich dann auch überreden lassen, da zu arbeiten. Ich weiß es nicht, ob es an der Arbeit liegt, weil der Herr Chef manchmal auch ziemlich, also grantig manchmal wird. Er schreit mit den Leuten rum und dann noch, da hat er auch wohl noch ein Alkoholproblem, ne? Und das sind dann so Sachen, weil ich mit jemandem zusammen war, 10 Jahre, der halt auch ein Alkoholproblem hatte. Ja, ich weiß es nicht. Deutet ja schon einiges hin. Und du hast dann wahrscheinlich in dem Moment auch Angst vor dem Chef, wenn der dich anschreit. Ja, also mich schreit er jetzt nicht an. Ne? Aber egal, wenn du es so mitbekommst, dann ist es schon eine Atmosphäre, in der man dann Angst hat. Und du hast die Assoziation zu deiner früheren Beziehung. Ja, ich weiß nicht, ob es das ist. Ne? Wie gesagt, ich kann es dir nicht sagen. Ich sag nur, aber dann hätte ich ja nur Angst auf der Arbeit. Mhm. Ja, würde ich jetzt denken. Ich war so teilweise so heftig, dass ich die alleine, weil zu Hause ist immer so mein Schutz, ne, wenn irgendwo was war, boah, zu Hause, dann geht's mir wieder gut. Aber so ist es dann auch nicht mehr gewesen. Ich habe abends im Bett gelegen, ich habe deine Sendung. Und wenn da nur ein kompliziertes Thema, um Gottes Willen, ne, dann geht das schon wieder los. Also ganz schlimm, ne. Mhm. Ich war jetzt letzte Woche 3-mal beim Arzt, habe Medikamentenumstellung gekriegt. Ja, und der Arzt sagte dann, weil sie auch nicht mehr, sie kriegen die besten Medikamente gegen die Panikattacken, ne. Das heißt, du bist bei einem Psychiater auch? Beim Neurologen. Ja, aber ich hatte lange eine Psychiaterin, die ist leider vor einigen Jahren ist die in den Ruhestand gegangen. Mhm. Und jetzt auf die Schnelle da eine psychologische Beratung dazu finden, ist unmöglich. Ne? Weil das weißt du bestimmt selber, die haben eine Wartezeit bis zu 2 Jahren. Eigentlich muss jetzt irgendjemand sehr Kluges daran, am besten ein Psychiater, der noch Psychotherapeut ist, der dich medikamentös gut leiten kann, aber eben auch dich gesprächsmäßig gut führt. Ja. Aber woher nehmen? Ich habe ich habe das durch das Internet, was bei mir in der Nähe ist, keine Chance. Ne? Mhm, da ist nichts, da ist nichts frei. Ne? Denn du bist ja auch schon Therapie erfahren, das heißt, du weißt, wie man nachforscht in sich und wie man sucht und du kommst einfach nicht wirklich weiter. Das heißt, gar nicht. Das macht mich auch so fertig, weil ich sage immer, ich bin noch nicht blöd, ich habe gelernt, damit umzugehen. Ne? Mhm. Ich sage, und ich komme da nicht raus. Ich sage, was soll ich denn ändern? Mhm. Ich weiß es nicht. Ich kann ja jetzt nicht sagen zum Chef, ja, jetzt kündige ich mal, weil und dann geht es mir besser. Ne? Silke, ich glaube, da muss meine Psychologin ran. Das ist jetzt ein sehr spezielles, klares Problem aus ihrem Bereich. Ich würde sagen, du sprichst mit ihr weiter und vielleicht hat sie eine Idee. Ja, weil ich wollte ja auch mal mit dir reden, dass man das einfach so mal öffentlich, das ist nicht jetzt wirklich so eine Lungenentzündung, da weiß man so, in 1-2 Wochen geht's besser, sondern ich bin ja auch ein Kämpfer, ne? Ich mach und tu, ne? Ich war da immer unterwegs, Sport gemacht, nichts mehr. Gut, dass du es öffentlich gemacht hast, liebe Silke. Ja. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Heike ruft dich gleich zurück. Alles klar, ich drücke dir Daumen, dass du schaffst. Ich danke dir, Domian. Tschüss, alles Gute. Tschüss. Ciao. Und hier ist die Bärbel, 56. Guten Morgen, Bärbel. Guten Morgen, Domian. Hallo, Bärbel. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's, ich habe eine E-Mail geschrieben, Angst vor Weihnachten. Angst vor Weihnachten? Ja. Weihnachten naht in großen Schritten. Ja, Weihnachten naht in großen Schritten. Ja. Warum hast du Angst vor Weihnachten? Ich habe schon lange Depressionen. Ich bin Messi, ich kämpfe gerade im Moment mit einem Tinnitus, mit unerklärlichen Schmerzen. Ich komme mir eigentlich irgendwo wertlos vor. Mhm. Und dann eben an Weihnachten alleine. Mhm. Ich weiß es nicht. Hast du Kinder? Nein. Du bist auch nicht in einer Beziehung? Nein. Ja. Ich lebe allein. Ja gut, mit einem Fisch im Aquarium, mit einer Schildkröte im Aquarium. Mhm. Aber wie lange bist du schon alleine? Ich war noch nie irgendwie länger, also zwar in Partnerschaften, ich habe aber noch nie mit jemandem zusammen gewohnt. Mhm. Wie hast du denn so die letzten Jahre Weihnachten erlebt und durchstanden? Gut, ich war einmal mit war eine Bekannte von der Klinik da. Da haben wir gesagt, okay, wir machen nicht Weihnachten. Ich bin einmal auch irgendwo in eine Stadt gefahren, wo ich gesagt habe, okay, da kenne ich keinen. Ich fahre auch, bin mit dem Zug hingefahren, so nach dem Motto, ich habe keine Chance abzuhauen. Ich muss da bleiben, war in einem Hotel so als Kurztrip mit einem schönen Abendessen, habe da noch ein paar Holländerinnen kennengelernt. Und ja, aber irgendwo hinfahren ist nicht drin. Ich habe kaum Geld zur Verfügung. Ja, manchmal fühlt man sich ja, wenn man unterwegs ist, unter Umständen noch einsamer, als wenn man in den vier Wänden ist. Obwohl deine vier Wände ja auch nicht so schön sind, wenn du sagst, dass du Messi bist. Ja, die sind nicht schön. Ja? Gibt es keinen nahen Verwandten? Ich habe eine Schwester, aber die wohnt also auch 300 Kilometer weg. Ich verstehe mich mit ihrem Mann nicht. Die hat Tochter und Enkelkinder. Und da war ich jetzt oft zu Weihnachten, aber Also da warst du schon früher oft zu Weihnachten. Ja, aber die hat dies Jahr jetzt noch nichts gesagt. Und aber wenn du dich mit dem Mann nicht verstehst, dann ist das ja auch keine schöne Atmosphäre für dich. Ja gut, also ich kenne ihn jetzt schon ewig und wir sind auf so einen Nenner gekommen, leben und leben lassen. Mhm. Also, aber dein Verhältnis zu der Schwester ist schon gut. Ja, das ist so, also eigentlich ein super Verhältnis. Und aber sie weiß auch um deine Angst vor Weihnachten. Nein. Nee, weiß sie nicht. Es weiß auch keiner, dass ich zum Beispiel Diabetiker bin. Wow. Und dass ich jetzt seit August spritzen muss. Warum erzählst du es keinem? Was? Warum erzählst du das keinem? Weiß ich nicht. Ich bin schon jahrelang Diabetiker und es weiß in meinem freundesbekannten Verwandtenkreis niemand. Aber ist doch absurd. Vor allen Dingen auch, wenn du ein gutes Verhältnis zu deiner Schwester hast, dann muss man sich doch nicht verschämen, wenn man Diabetiker ist. Ich weiß es nicht. Weiß deine Schwester, dass du Messi bist? Ja. Was heißt denn das eigentlich bei dir, Messi? Wie sieht's in der Wohnung aus? Katastrophal. Also ganz, ganz viele Dinge stehen überall rum. Ganz viel Müll. Da ist auch Müll dabei. Da ist auch alles Mögliche dabei. Auch, ist es auch richtig dreckig in der Wohnung? Ja. Wie viel Zimmer hast du? Ich habe das Problem, ich habe ein ganzes Haus. Ach du lieber Gott. Und das ganze Haus ist voll gemüllt. Mehr oder minder, ja. In welchem Raum bist du jetzt gerade? Ich bin im Wohnzimmer. Beschreib mir mal das Wohnzimmer. Wo guckst du überall hin, wenn du so den Kopf kreisen lässt? Also ich sitze auf meinem Sofa, da steht irgendwo, steht ein Stuhl, da hängen alle möglichen Klamotten drauf, da liegt noch ein Sitzkissen für die Gartenstühle draußen, unten liegt jede Menge Prospekte und Zeitschriften, daneben steht ein Stapel Geschirr. Dann im Wohnzimmer. Irgendwo, also schmutziges Geschirr, das geht irgendwo ein Weg zum Flur raus, aber hier fahren ja alles Mögliche rum. Das heißt, da sind doch auch viele Insekten wahrscheinlich schon in der Wohnung. Also ich habe in meiner Küche jetzt zwar so ein paar, sagen wir mal ein bisschen Fruchtfliegeninvasion, ansonsten nichts. Wie lange lebst du schon so durchmüllt? Ich bin Messi, seit ich denken kann. Aber das wird immer wieder noch ein bisschen schlimmer. Ich war auch schon zigmal in Therapien. Gab es mal eine Phase, wo du das Haus ganz aufgeräumt hast? Oder entrümpelt hast? Es gab mal eine Phase, wo es besuchswürdig war. Besuchswürdig, okay. Das ist aber immer noch nicht richtig ordentlich alles. Nee, also richtig ordentlich nicht, aber Für dich war es schon ein Fortschritt. Nee, da waren in der Nachbarschaft eine nette Familie, da habe ich mich mit der Mutter verstanden, da waren die Kinder oft hier. Bärbel, ich muss dich unterbrechen, unhöflicherweise, entschuldige bitte, die Sendung ist jetzt vorbei. Ich bitte dich aufzulegen, wir sprechen gleich weiter, wir melden uns nochmal bei dir. Ja, bis dahin. Tschüss. Ja, ciao. Ihr Lieben, bis morgen, ein Radio ist live. Ciao. Und wieder Fernsehen.